WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir starten sofort jetzt in eine neue Talkwoche rein. Offene Themennacht wie immer montags. Ihr könnt euch gerne wie immer zu allen Themen äußern, die euch interessieren und über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich würde gerne mit euch unter anderem noch sprechen über die schlimmen Krawalle hier in Köln, die Hooligan-Krawalle. Wer von euch war dabei? Und ich würde natürlich auch sehr gerne mit einem Hooligan sprechen, der da mitgemacht und mitgemischt hat. Also, ich bin gespannt. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist Mike und Mike ist 18 Jahre. Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Domian. Hi. Nee, ich bin 19. 19, entschuldige. Ja, ach, passiert. So, über was reden wir? Ja, ich war gestern als Polizist auf dieser Demo gestern in Köln. Ah, das ist ja interessant. Du warst als Polizist dabei. Genau, mich hat diese Entwicklung schockiert. Bist du verletzt? Nee, ich habe nur eine Flasche gegen den Rücken bekommen, also es ist ganz okay. Es hat dich schockiert. Warum hat es dich schockiert? Dass diese Bewegung jetzt sowas von eskaliert und ja, dass man überhaupt keinen Rückhalt seitens der Regierung jetzt im Land NRW, zum Beispiel Rot-Grün, erwarten kann. Das macht mich traurig. Ja, also man, sie halten den Kopf hin. Der Innenminister Jäger hat heute gesagt, die Polizeistrategie sei aufgegangen. Um Gottes Willen. Genauso sagt es auch der Kölner Polizeipräsident. Du sagst um Gottes Willen. Warum? Es ist nichts aufgegangen. Die Veranstaltung hätte gar nicht erst stattfinden dürfen. Mhm. Weil? Weil ganz einfach, wenn nicht ein rechter Mob von mehreren tausend Leuten irgendwo trifft, die nur das Ziel haben, Krawall zu randalieren. Es war von vornherein klar, wurde auch gesagt, es wird massive Ausschreitungen geben. Dann, da hört für mich die Versammlungsfreiheit einfach auf. Ja, also du sagst, immer Meinungsfreiheit hat seine Grenzen. Ja, du sagst rechter Mob. Wie rechts hast du die Leute vor Ort empfunden? Also ich habe gar nicht darüber nachgedacht, wer ist jetzt rechts oder wie rechts, sondern es ist für mich einfach rechts und rechter geht's einfach nicht. Also das Hooligans und bitte? Sag's mal an einem Beispiel, wenn du sagst, rechter geht's gar nicht mehr. Woran machst du das fest? Also ich finde die NPD-Demonstration im Gegensatz zu dem ganz harmlos, auch was die Äußerung angeht. Was haben die gesagt? Die Äußerungen hier, Ausländer raus, scheiß Salafisten, also die ganzen Äußerungen, alles mögliche kam, Hitlergrüße. Mhm. Also es war wirklich katastrophal. Wie hast du diese Gewalt erlebt? Also ich war ja zum Glück im Bahnhof drin. Mhm. Die haben sie von drin mitbekommen, als sie irgendwann reingestürmt sind. Also dass Wagen umgeworfen wurden, mit Feuerwerkskörpern auf uns geworfen wurde, also es war massiv. Das kann man mit keinem Fußballspiel oder sonstigen irgendwas vergleichen. Mhm. Es war wirklich einfach nur. Du bist erst 19 Jahre alt. Bist du schon fertiger Polizist? Nee, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch in der Ausbildung. Du bist in der Ausbildung. Ich habe noch ein Jahr vor mir. Dann alle Achtung, dass du so offen und so kritisch hier sprichst in der Öffentlichkeit. Hast du nicht Angst? Nee, also überhaupt nicht. Ich finde es wichtig, dass man auch mal uns hört, denn ja, wir sind immer die Leitreihen. Wir halten den Kopf hin. Wir stehen dann da. Mhm. Aber leider machen sich viele Bürgerinnen und Bürger und Demonstranten überhaupt keine Gedanken darüber, dass wir nur Menschen sind, dass auch wir Frau, Kind, Familie haben. Ich jetzt nicht, aber. Mhm. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich empfand das heute auch als Hohn, als ich das von dem Innenminister hörte und auch von dem Polizeipräsidenten, die Polizeistrategie sei aufgegangen. Immerhin sind über 40 Polizisten verletzt. Wie kann man da davon sprechen, dass die Strategie aufgegangen ist? Sicher, es hätte noch viel schlimmer kommen können, eventuell, aber das ist schon schlimm genug. Also es wurde ja schon von vornherein nur mit 1000 Leuten gerechnet. Am Ende waren knapp, so wie wir geschätzt haben, zwischen 3.000 und 4.000 Hooligans da. Mhm. Also es war einfach totale Fehlplanung. Und die Hooligans haben über Seitenstraßen versucht, auf die Gegendemo da oben am Dom zu kommen. Also das war einfach. Also Gegendemo auf dem Dom waren nicht die Salafisten. Wo? Nee, das war ein Bündnis gegen Hooligans. Genau, das waren... Was ich auch persönlich begrüße. Ja, wo waren die Salafisten? Ja, wissen wir überhaupt nicht da. Es gab keine Salafisten. Nee, es gab keinen Grund für irgendwelche Ausschreitungen. Es gab auch keine Provokation. Also es hätte eigentlich eine ganz friedliche Geschichte werden können. Aber ich meine, irgendwelche erlebnisorientierten rechten Knallköpfe da rumhüpfen wollen und Ärger machen wollen, dann sollen sie lieber Fallschirm springen gehen, haben genau so ein Erlebnis. Anstatt irgendwelche Polizisten zu verprügeln. Du hast ja jetzt diese extrem gewaltbereiten Menschen hautnah erlebt und gesehen. Beschreib die mal, was sind das so für Typen? Wie sehen die aus? Was sind das für Menschen? Dunkelkleidet, Glatze, Tattoos. Also immer dieses Klischee? Genau, dieses übliche Hooligan-Klischee, was man auch aus dem Fernsehen kennt, die sich irgendwo in irgendwelchen Wäldern am Stadion treffen. Also. In welchem Alter ungefähr waren die? Ich habe das Gefühl gehabt, ziemlich jung, zwischen 17 und 25, das war so meine Ansicht. Also recht jung. Also ganz klar, es waren Hooligans, es waren Leute aus der rechten und ganz rechten Szene. Ja. Ja, man kann ja fast sagen, dass fast alle Hooligans, das sind Rechte. Naja, gehe ich mal nicht mal. Ich glaube, es sind einfach Leute, die ein Erlebnis suchen. Okay. Die vielleicht irgendwie privat nicht viel erleben und einfach dieses Erlebnis Fußball, Gewalt, das ist einfach, wie soll ich das sagen, einfach nichts anderes haben. Ich möchte das nochmal aufgreifen, was du gerade am Anfang gesagt hast. Ich habe mich auch gewundert, als ich von dieser Demonstration gehört habe, ein paar Tage vorher. Da hieß es ja noch, Salafisten treffen auf Hooligans. Da war für mich schon klar, da treffen zwei bekloppte Gruppen aufeinander. Ja, richtig. Da habe ich mir auch so die Frage gestellt, warum gestattet man überhaupt sowas? Warum? Das kann ich mir selber nicht beantworten. Klar, es gibt ja die Versammlungsfreiheit, begrüße ich absolut, ist ein wichtiges Gut, was wir hier in Deutschland haben, was ich auch gerne bereit bin zu schützen mit vollem Einsatz, aber das hat nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun, denn die hört ja dort auf, wo bekanntlich andere Gruppen angegriffen werden, verletzt werden und also. Das war gestern auch keine Kundgebung, wie man sie kennt, sondern einfach nur Krawall machen, Alkohol und also das war. Also ihr habt das so empfunden, dass die es auch darauf abgezielt hatten, euch dann irgendwann anzugreifen, so schnell wie möglich und so massiv. Es wurden auch keine Auflagen eingehalten. Ich kenne die Auflagen bei so Kundgebungen und vom Alkoholverbot wurde sich dann nichts gehalten. Also es war einfach. Weißt du etwas über die verletzten Kollegen, wie es denen geht und wie schwer verletzt die sind? Ja, ich habe heute Morgen mit meiner Gewerkschaft telefoniert, der Deutschen Polizeigewerkschaft, habe mal ein bisschen umgefragt. Und den Kollegen geht es teilweise wieder ganz gut. Dem einen Kollegen, der hat einen Böller an den Kopf bekommen, der hat eine schwere Ohrenverletzung im Bereich des Halses. Der ist noch im Krankenhaus. Einen Kollegen geht soweit wieder ganz gut. Aber die müssen das Ganze jetzt auch erstmal schlucken. Wie weit wart ihr denn ausrüstungsmäßig geschützt? Also die Kollegen von der Landespolizei, die waren ganz gut, die waren super vorbereitet. Klar, kräftemäßig, natürlich zahlenmäßig weit unterlegen. Wir bei der Bundespolizei sind auch gut ausgestattet, haben aber schon noch Nachholbedarf, aber auf den möchte ich jetzt hier nicht weiter eingehen. Okay, man hat ja im Fernsehen gesehen, dass auch zumindest ein Wasserwerfer eingesetzt wurde. War es nur einer? Ich war im Bahnhof drin, ich habe das nicht alles mitbekommen, aber es waren mehrere Wasserwerfer im Einsatz, aber dieser eine am Bahnhofsvorplatz wurde eingesetzt, was mit den anderen beiden waren, konnte ich überhaupt nicht sagen. Da waren wir mit anderen Dingen beschäftigt. Ich gehe davon aus, dass du das für gerechtfertigt gehalten hast, dass der eigentlich. War noch zu wenig. War noch zu wenig. Also zum Beispiel nehmen wir zum Beispiel die Reiterstaffel, so eine Reiterstaffel, drei Pferde können für 20, 25 Polizisten ersetzen. Es war nichts da. Es gab heute irgendwann ein Interview mit einem Vorsitzenden oder einem wichtigen Funktionär der Polizeigewerkschaft. Mit dem Herrn Wendt, richtig? Es kann sein. Und der sagte, dass gar nicht mehr Polizisten zur Verfügung standen, weil es auch mehrere Fußballspiele im Ruhrgebiet gab, wo die Kollegen eingesetzt wurden. Es gibt leider immer weniger Polizisten hier in NRW. Ja. NRW stellt massiv zu wenig ein. Ich glaube, NRW stellt jetzt zum nächsten Jahr 1500 neue Kolleginnen und Kollegen ein, wobei der Altersdurchschnitt weit über die 40 hinausgeht und Schlag auf Schlag mehr Kollegen in Pension gehen als neue nachkommen. Das ist einfach. Ja, das kann man nicht verstehen. Wenn es so weitergeht, haben wir einen massiven Personal. Wir haben jetzt schon einen massiven Personalnotstand. Man hört es ja aus den ostdeutschen Ländern auch, aus Brandenburg zum Beispiel. Ist es auch ein Unding. Aber ich stelle mir dann als Laie die Frage, wenn nicht genügend Polizisten in NRW da sind, warum fordert man für so ein großes Ereignis nicht Polizisten aus zum Beispiel beispielsweise Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz an? Also es gibt natürlich die Möglichkeit, das gibt es zum Beispiel in Frankfurt ganz oft bei diesen Occupy-Geschichten oder irgendwelchen Roten Flora oder irgendwelchen anderen Demonstrationen, dass die Bundesländer Amtshilfe beantragen bei anderen Ländern oder beim Bund. Und je nachdem, wenn man zur Verfügung steht, wird das geschickt. Nur die Länder, die Hilfe beantragen, müssen für die Kosten der Beamten aus anderen Ländern aufkommen. Sprich Unterkunft, Verpflegung. Daher weht der Wind. Genau, und NRW scheint der Polizei nicht viel zu bedeuten, denn es ist auch Sparflamme eingestellt, viele Ausrüstungsgegenstände müssen von den Kollegen selber bezahlt werden, weil es einfach absoluter Schrott ist, den man bekommt. Mhm. Das ist das, was man von den Labbuch-Kollegen so hört. Und du hast gerade gesagt, ihr müsst etwas selbst bezahlen. Was also wir kriegen natürlich so eine Ausstattung, kriegen wir gestellt, so eine komplette Grundausstattung, aber vieles davon ist einfach, es reicht einfach nicht. Und was müsst ihr selbst bezahlen? Also wir müssen nicht selber bezahlen, wir kriegen komplett gestellt, mhm, aber wenn wir uns Dinge kaufen wollen, die wir wirklich gebrauchen können. Zum Beispiel? Beispiel Handschuhe, die wirklich schnittfest sind oder anständige Wintermützen oder irgendwie ein Einsatzhelm, der wirklich auch bequem sitzt, wie auch immer. Wie, und das stellt euch nicht der Staat oder das Land zur Verfügung? Ja, wir kriegen so eine Grundausstattung mit allem, vom Helm bis zu den Taschenlampen, aber vieles davon reicht einfach nicht für den einen, das taugt nicht. Ihr bekommt keine Handschuhe, die schnittfest sind, das ist doch zum Beispiel für so einen Einsatz total wichtig. Weil die sind schnittfest, die wir bekommen, aber die halten nur ganz begrenzt was aus, also ist... Das ist ja ein Ding. Das wusste ziemlich Mangel, was in NRW hier läuft. Ist das in anderen Bundesländern besser organisiert? Also jedes Bundesland ist ja für die Polizei selber zuständig. Mhm. Polizei ist Ländersache und wie es in anderen Ländern läuft, weiß ich nicht. Aber Bremen habe ich das zum Beispiel gehört, dass sie für ihre Schutzwesten, also ihre schusssicheren Westen, 600 Euro zuzahlen. Das ist ja ein Witz. Das ist wirklich ein Witz. Ja, es ist lustig. Das ist wirklich ein Witz. Ich verstehe nicht. Ein Polizist natürlich direkt, so, du arbeitest zwar für uns, aber du gefällst uns nicht oder wie auch immer. Also, das heißt für mich im Klartext, dass du, wahrscheinlich sprichst du für viele Kollegen, dass ihr euch von der Politik so richtig verarscht fühlt und im Stich gelassen fühlt. Genau, es gibt also nicht wirklich Rückhalt. Es gibt so einen wunderbaren Verein, kann ich dir mal erwähnen? Bitte. Das ist der Verein Keine Gewalt gegen Polizisten e.V. Der bloggt auch auf Facebook ziemlich viel und das ist wirklich ein Verein, also der setzt sich für uns ein, der schickt verletzten Kollegen Genesungskarten, alles ehrenamtliche Kräfte, also... Die arbeiten das auf, tragen das Thema Gewalt gegen uns in die Öffentlichkeit und das ist wirklich, das hilft auch vielen Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, dass ihr auch in einem großen Dilemma steckt. Ihr werdet ja, also erstmal das, ihr werdet nicht politisch genug unterstützt, ihr habt nicht mal die richtige Ausrüstung. Und wenn ihr vielleicht einen kleinen Handgriff falsch macht, ist sofort das ganz große Geschrei da, die Polizei übt Gewalt aus, genau, auf Demonstranten. Genau, zum Beispiel am Essen Hauptbahnhof war letztens wieder ein Einsatz, da war ein Herr aus Nigeria, hat sich ohne gültige Papiere in Deutschland aufgehalten. Die Kollegen haben ihn kontrolliert, ich war als normaler Mensch vor Ort, haben ihn kontrolliert, der Herr hat sich geweigert, irgendwie die Taschen zu zeigen oder durchsuchen zu lassen. Alles war ganz sachlich, ganz offen, ganz super. Hochprofessionell, wie die Kollegen gearbeitet haben. 5 Minuten später waren drei Personen, ich ordne jetzt im linken Spektrum zu, mit Handyvideos und telefonieren und Polizeigewalt hier und Nazi-Polizei und zeigen sie ihre Dienstnummern und haben massiv die polizeiliche Arbeit gestört, ohne irgendwie einen Anhaltspunkt zu haben, worum es überhaupt geht. Und dann werden die Kollegen noch angespuckt aus heiterem Himmel und das... Ich bin da völlig auf eurer Seite. Also hätten wir dann nur noch etwas gemacht, also hätten die Kollegen ihnen irgendwie festkommen, irgendwas auch immer... Ist man morgen auf YouTube und muss sich vor ganz Deutschland wieder rechtfertigen, was man jetzt als Beamter dort gemacht hat. Genau, also in diesem Fall, wo es gegen Rechte geht, da dürft ihr draufkloppen. Wenn das jetzt eine linke Demonstration gewesen wäre, von vielleicht auch Durchgeknallten, da wäre die öffentliche Aufmerksamkeit um ein Vielfaches größer gewesen, wenn ihr mal vielleicht einen kleinen Handgriff daneben gemacht hättet. Auch bei Rechten, also draufkloppen überhaupt, jetzt ist überhaupt nicht unsere Art. Wir fahren natürlich eine deeskalierende Schiene, aber manchmal geht es einfach nicht anders. Ja, klar. Wir müssen ja auch andere, zum Beispiel die ganzen Reisenden, Passanten müssen ja auch schützen, wir müssen auch dafür sorgen, dass, dass die innere Sicherheit gewährleistet ist. Da ist leider dieser unmittelbare Zwang teilweise notwendig, um einfach bestimmte Situationen in den Griff zu bekommen. Ja. Also Mike, ich finde dich einen tollen, engagierten, jungen Typ. Bleib wie du bist und lass dich nicht kleinkriegen und hol dir den Rückhalt in eure Gewerkschaft. Die schützen dich, auch wenn du dich öffentlich so äußerst, nicht, dass du einen Nachteil dadurch erfährst. Nee, also da gibt es, glaube ich, nichts, was man mir da schlimm anrechnen kann. Also ich hoffe, dass das ein bisschen die Öffentlichkeit aufgerüttelt hat und dass politisch da doch jetzt was in die Gänge kommt. Ich möchte nur kurz was sagen. Ich möchte gerne, dass alle Leute, die gerade zuhören, sich einfach mal Gedanken drüber machen, wenn sie mal Polizisten am Bahnhof sehen oder wie auch immer, dass sich mal kurz das Bild vor Augen halten, dass die Kollegin vielleicht am nächsten Morgen im Kinderwagen durch die Gegend fährt und einfach nur ein Mensch ist. Das vergessen leider ganz viele. Ich danke für deinen Anruf, Mike. Ja, sehr gerne. Schönen Alles Abend. Alles gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, Freitemennacht. Ihr könnt euch melden zu jedem Thema, das euch interessiert. Und ich würde nun auch noch gerne mit einem Hooligan sprechen. Ich habe zwar nicht große Hoffnung, dass sich jemand dazu äußern wird, der jetzt am Sonntag dabei war, aber wir können es ja versuchen. Hier ist Stefan. Stefan ist 49. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Stefan, weswegen rufst du an? Hallo, ja, ich rufe an, weil wir haben ein ziemlich großes Problem mit einem Stalker. Wer ist hier? Meine Tochter, die hat einen Stalker. Mhm. Der ist jetzt seit 2 Jahren in Haft. Seit 2 Jahren in Haft? Ja. Und der stalkt aus dem Gefängnis heraus? Ja, mittlerweile wieder. Wie alt ist deine Tochter? Die ist jetzt 18. Und wie fing das an? Das fing an vor circa 5 oder 6 Jahren. 6 Jahre ist es, ja. Da war sie ein Kind. Genau. Und der Mann ist 33 damals gewesen. Und dann schrieb er halt immer jeden zweiten Tag Liebesbriefe. Mhm. Per Hand, per Post oder wie? Ja, per Post. Mhm, genau. Und die warf er bei euch in den Briefkasten? Ja, oder hat er dann halt halbe auch geschickt. Jetzt der letzte kam per Einschreibe aus direkt aus Eickelboden, also diese Anstalt, wo nur die Sexgangster sitzen. Okay, aber nochmal zurück. Jetzt sitzt er im Knast. Ja, ja. Er hat dann angefangen, immer nur über die Jahre Briefe zu schreiben? Das war vor 6 Jahren, fing das damit an. Er hat Briefe geschrieben. Und hat halt so erst vorher schon so ein paar Äußerungen gemacht. Also es ging um Sexualität? Ja, genau. Und sagt er dann auch, ja, deine Tochter werde ich heiraten. Der hat ganz früher mal hier ausgeholfen. Wir haben ja so einen Pferdehof und der hat früher mal hier so ein bisschen nebenbei gearbeitet. Ach, ihr wusstet sofort, wer das ist? Und wer? Ja, ich wusste sofort, wer das ist. Ja. Und hat er auch versucht, näher an die Tochter ranzukommen? Ja, klar. Was hat er gemacht? Er hat die überall verfolgt. Die ist zur Schule gefahren mit dem Bus, dann ist er da mitgefahren. Dann ist er mit dem Zug mitgefahren. Ich hab ihn dann teilweise aufgelauert. Wir haben auch jeden Brief bei der Polizei abgegeben. Und es wurde halt immer extremer und immer schlimmer. Und die Polizei sagte damals, wir können nichts machen. Mhm. Weil er nicht an die Tochter direkt rangegangen ist. Er ist nur in die Nähe gegangen von der Tochter. Genau. Ja. Wie furchtbar, das über Jahre auszuhalten. Ja, das will ich ja gerade eben, ich habe da im Moment das absolute Problem mit. Ich kann nicht mehr schlafen und Lass uns nacheinander das erzählen. Wieso ist er jetzt ins Gefängnis gekommen? Das war vor zweieinhalb Jahren. Da bin ich morgens vom Zeitungsaustragen wiedergekommen. Mhm. Und dann hat er bei uns in der Tür gestanden. Mhm. Und im Haus, im Flur, brannte schon ein bisschen Licht. Und er stand unten am Kellereingang. Mhm. Kam mir entgegen und ich habe gedacht, der wäre schon hier im Haus gewesen. Aber auf jeden Fall bin ich komplett ausgeflippt, bin dann hingerannt, habe ihn so einen vom Kopf gedroschen, habe gesagt, was hast du hier gemacht? Und auf jeden Fall wollte er dann weggehen, drehte sich um, ich halte ihn noch so fest und dann macht er die Jacke auf und holt eine 40 cm lange Axt raus und schlägt dann nach mir mit der Axt. Und hat er dich getroffen? Nee, er hat mich nicht getroffen. Der hat über 100 Kilo, der ist halt langsam. Mhm. Und ich bin dann halt losgelaufen, hab dann rumgeschrien. Meine Tochter kriegt das mit, die hat die Tür auf, ich rein. Und ich habe einen Waffenschein, ich bin dann zum Waffenschrank und wieder raus und hab ein paar Mal in die Luft geschossen, aber er war schon weg. Das ist ja unfassbar. Ja. Und dann hast du ihn angezeigt, natürlich? Ja, klar. Ich habe direkt sofort die Polizei gerufen. Konnte man das dann auch beweisen? Ich meine, da war ja kein Zeuge dabei. Ja, klar. Logisch. Das war so. Die Polizei, die kam dann. Also ich habe die Polizei angerufen. Die kamen direkt mit 14, 15 Leuten hier an. Mhm. Haben alles abgesucht und der war erstmal weg. Mhm. So, und dann haben die den hier gesucht. Und irgendwann um 10 Uhr, also ein paar Stunden, 3 Stunden später, sind die wieder abgehauen. Und weil die Polizei sagte dann, wir können hier jetzt nicht so lange stehen. Wir haben hier noch einen Streifenwagen im Ort und wir suchen hier noch ein bisschen im Ort rum. Mhm. Ja, und der war erstmal weg. Mhm. Jetzt kam mittlerweile meine Frau halt auch wieder von der Arbeit und so. Und ja, ein Riesentheater hier. Kurz vor Mittag kam er dann wieder. Das war gerade noch eine... Wie wieder? Er kam wieder zu euch in die Wohnung oder was? An die Wohnung, ins Haus. Die Auffahrt rauf, die Hofeinfahrt rauf. Schreiend mit der Axt in der Hand. Und wieder mit der Axt in der Hand? Ja. Und dann sind wir rauf, haben nochmal die Polizei angerufen und ich habe hinter der Tür gestanden mit einem geladenen Revolver. Ich habe auch keinen Bock, einen umzubringen, verstehst du? Aber dann hat die Polizei ihn gefasst. Ja, die kamen dann hier auf den Hof und er hat sich umgerichtet. Die haben mit 6 Leuten mit einer geladenen Waffe neben ihn gestanden, haben ihn gestellt. Und dann ist er dann zu dieser Gefängnisstrafe, die er jetzt noch absitzt, verurteilt worden? Erst ist er nach Telgte verbracht worden. Das ist eine Anstalt. Da war er 3 Wochen drin und ist dann von der Psychologin, die hat dann reingeschrieben, er ist von ihm geht keine Gefahr mehr aus. Ja, super. Und dann ist er wieder rausgekommen. Ach du lieber Gott. Und hat dann noch wieder hier im Nachbarort im Obdachlosenheim gewohnt. Und das ist auch eine Sache, die ich absolut kritisiere. Was sind das für Psychologen? Also wenn ich das immer höre, das ist ja unfassbar. Ja, und das ist wahr. Weißt du, ich habe das sonst auch immer gelesen und ich habe das gesehen im Fernsehen. Da habe ich mir gedacht, das sind alle Spinner, ne? Aber das ist live, Mir am eigenen Leib passiert. Und der war dann halt, wie gesagt, der war wieder draußen. Und die Polizei hatte mir auch gesagt, sie hat keine Handhabe, sie dürfen vom Gesetz her mir auch nicht sagen, wann der rauskommt und so. Ne, verstehst du? Jetzt fassen wir es mal ein bisschen zusammen. Wie kam es dann zu der Verurteilung? Das war, ich habe beim Polizeidirektor angerufen und bei der Staatsanwaltschaft und habe dann gesagt, ich gehe zur Presse und gehe sonst wohin. Das hat ja schon mal so einen Fall in Emmerich gegeben, da ist auch ein Mädchen bedroht worden, das ist hinterher umgebracht worden. Ich sag, das passiert hier nicht. Auf jeden Fall hat Staatsanwaltschaft, Polizei und Dingens irgendwie so einen Druck gemacht. Der ist ein paar Tage später verhaftet worden. Okay. Ist nach Münster verbracht worden in Untersuchungshaft. Der war ein Jahr in Untersuchungshaft. Und er ist dann letztendlich verurteilt worden zu 2 Jahren und noch mehr? Zu 2 Jahren insgesamt. Und? Also ein Jahr in Untersuchungshaft und ein Jahr nach Dingens. Der kommt halt irgendwann im Dezember, wird er wieder neu geprüft. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass er Anfang des Jahres 15 draußen ist. So, jetzt sitzt er im Gefängnis. Ja, und er äußert sich vom Gefängnis aus, schickt er euch Briefe? Oder wie? Ja, vom Gefängnis aus. Wie viele Briefe sind aus dem Gefängnis jetzt zu euch gekommen? Alle 2 Wochen. Alle 2 Wochen? Ja. Das ist ja unfassbar. Ja, ja. Und was steht in den Briefen drin? Da steht drin, ich werde dich lecken, ich werde dich schmecken und ich kriege dich doch. Und solche Sprüche halt alle. Ja, bezogen auf das Kind, auf deine Tochter. Ja, genau. Die sind auch alle an meine Tochter adressiert. Ich habe den letzten halt nur, der letzte ging per Einschreibe und dann habe ich das schon an der Schrift gesehen, weil meine Tochter sagt, komm, hol ihn mal eben ab. Ne? Und ich bin dann hingefahren zur Post, konnte ich an der Schrift halt schon sehen, was Sache war, sofort aufgemacht und dann habe ich... Kann man denn aufgrund dieser Schreiben, die liegen ja nur vor und die wirst du ja weitergegeben haben an die Staatsanwaltschaft, an die Polizei. Ja klar, logisch, ich bin mit dir im Brief, bin ich dann wieder zur Polizei. Und kann denn das nicht bewirken, dass er jetzt noch weiter drin bleibt? Nee, das geht dann nur wieder, wenn er irgendwie was macht. Ich verstehe. Krass, ne? Also frühestens könnte er jetzt schon rauskommen und spätestens? Ja, spätestens, ich denke mal, in einem Jahr. Nächstes Jahr Dezember. Aber dies Jahr, der wird dann wieder neu geprüft dieses Jahr und dann, wenn die sagen, nee, du bist noch nicht so weit, dann müsst ihr noch ein Jahr drin bleiben. Ja, und wir haben wieder eine tolle Psychologin, die sagt, es geht keine Gefahr von ihm aus. Genau. Ganz genau. Und da kriege ich einen mittelschweren Kotzreiz, weil ich befasse mich seit meiner frühesten Jugend irgendwie mit solchen Fällen, wo Kinder zu Schaden kommen, wo Kinder vergewaltigt werden. Und du liest es immer wieder. Warum beschäftigst du dich seit deiner frühesten Jugend damit? Ich weiß es nicht. Das ist halt so. Ich bin total schockiert, wenn ich sehe, da ist ein Kind vergewaltigt worden und umgebracht worden. Achso, es ist kein beruflicher Hintergrund oder so. Nein, ich dachte es jetzt. So, wie geht man mit so einer diffusen und permanenten Gefahr und Angst um? Was macht das mit eurer Familie? Was macht das mit unserer Familie? Also bei mir ist es so, ich trinke wieder zu viel. Und deine Tochter? Meine Tochter sieht das relativ gelassen, weil die wird irgendwann studieren, die geht irgendwann nach Stadt X. Und aber wie man solche Burschen kennt, kriegen die irgendwann nach Stadt X raus. Die kriegen das raus und ich sag mal so, du bist als Vater, auch wenn deine Tochter erwachsen ist, bist du immer verantwortlich. Und wenn du weißt, du kannst dein Kind irgendwie nicht schützen, oder ja, sicher. Keine Macht, das macht dich komplett fertig. Ich habe es gerade so ein bisschen übergangen, als du sagtest, ich trinke. Ja, ja. Trinkst du viel deshalb? Ja, klar. So, dass du sagen würdest, ich laufe Gefahr, Alkoholiker zu werden? Eigentlich, ich war schon dreimal in Therapie. Ach du je. Und deine Frau, wie geht die damit um? Ja, Was soll ich sagen? Wir sind seit 25 Jahren verheiratet und alles hält noch, aber es ist, es geht auch auf die Beziehung. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gibt es denn irgendwen Seriösen, den du als Ansprechpartner hast, der dich da beraten kann? Der auch handfest beraten kann, was man da macht, wie man sich da verhält? Nee. Ich meine, das gibt so Sachen wie den Opferring und der weiße Ring, ja. Und Freunde und Bekannte, okay, die wissen das alle, aber denen gehst du ja auch nicht irgendwie täglich auf den Sack damit. Jetzt sind wir und ich bin natürlich auch überfragt, wie wir dir helfen können. Tja, schwierig. Da kann ich jetzt einfach einen Appell an meine Zuschauer und Zuhörer richten, wer da aber wirklich bitte eine fundierte Idee hat, was man da machen könnte. Ja, das wäre... Aber es sollte eine fundierte Idee sein. Ja, mir sagte auch schon mal einer, ja, geh doch hier zum Psychologen. Was soll das? Du sollst zum Psychologen gehen, oder was? Ja. Ja gut, das hilft da dann, der Situation hilft das ja nichts. Das hilft höchstens, dass du damit besser umgehen kannst, wenn überhaupt. Eben. Ich meine, für mich wäre eine Erleichterung für mich, wenn solche Leute irgendwie lebenlang eingesperrt werden würden. Mhm. Ne? Du musst natürlich extrem aufpassen, dass du deine Gesundheit nicht ruinierst. Ja, ja, klar. Dass du deshalb zum Alkoholiker wirst, dass deine Ehe dadurch kaputt geht und so weiter. Ja. Da musst du schon aufpassen und musst dann auch dir Hilfe suchen. Das finde ich schon, Stefan. Ja, du kannst nicht mehr schlafen und nichts mehr, ne? Ja, klar. Irgendwann, ich habe keinen Bock, dass meine Tochter eines Tages nicht mehr da ist. Ja. Es ist unfassbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn das über so viele Jahre geht, dann, du musst doch auch einen ungeheuren Hass auf diese Person haben. Ich habe schon gesagt neulich zu meinem Kollegen, ich krieg selber schon Paranoia. Ne? Mhm. Mein Kollege, der hat neulich schon gesagt, oder ich habe zwei, drei sehr gute Freundinnen dann auch gesagt, komm, lass uns den Typen wegmachen. Ja, das wollte ich gerade fragen. Du bist sogar Waffenbesitzer. Gibt es so verwegene Gedanken, dass du denkst... Ja, auf solche Gedanken kommst du dann. Mhm. Aber bitte mach das nicht. Nein. Lustig. Bitte mach das nicht. Das wäre menschlich im ersten Moment verständlich, aber natürlich das Falscheste, was man überhaupt tun kann. Ruhig. Ja. Ne? Und also gesagt, ich hab auch schon so hier hochgerüstet mit ich habe einen zweiten Hund. Der hat zwar schon alles andere angefallen, aber diesen Typen noch nicht. Mhm. So, Stefan, jetzt ruft dich meine Psychologin, die eine gute Psychologin ist, die ruft dich jetzt zurück, was deine persönliche Hilfe anbelangt, dass sie dir da hoffentlich noch ein paar Tipps geben kann, dass wie du dich, soweit das irgend möglich ist, schützt und vor allen Dingen, dass du nicht in die Alkoholsucht rutscht. So, und den anderen Fall, da bitte ich einfach das Publikum, wer da eine Idee hat, uns zu mailen, bitte domian@wdr.de. Ja, ist da morgen irgendeine Resonanz da, dass ich das irgendwie auch lesen kann? Wir werden uns mit dir in Verbindung setzen. Ja, wunderbar. Mhm. Stefan, ich wünsche wirklich von ganzem Herzen, dass dieser Horrorspuk ein Ende hat für eure Familie. Ja, okay, danke. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, ich danke. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. So, und sofort geht's weiter mit Robby. Robby ist 35. Guten Morgen, Robby. Grüß dich, Domian. Ja. Robby, schönen guten Morgen, hallo. Ja, ich rufe an wegen den Krawalle gestern und so weiter. Ich war auch da am Ort und Stelle und so, ne? Und also was ich jetzt eigentlich wollte ist, ich bin selbst Ausländer und finde, dass es mit den Nazis und so weiter, das ist alles ein bisschen übertrieben. Also ich finde, das ist gut so, weil Radikalen kann man nur mit Radikalen die Stirn bieten, ne? Was? Also, verstehe nicht. Wer soll den Nazis die Stirn bieten? Nee, nicht den Nazis, den Islamisten. Also was heißt Islamisten? Den Salafisten, den Helfers der ISIS. Also Ach so. Das ging ja gestern, das war ja das Motto, ne? Hooligans gegen Salafisten. Ne? Also das heißt, Moment, jetzt muss ich mal fragen, jetzt hatte ich gar nicht richtig kapiert. Du warst dabei und du bist Hooligan? Ja, klar. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja. Und du warst in Köln bei den Krawallen dabei? Ja, ich war sogar an vorderster Front, also... gleich hinter Kalle Grabowski, das ist normalerweise Quatsch, ne? Ist ein rechtdenkender Mensch, teilweise, nicht ganz. Also, okay, woher kommst du? Ich bin sehr sympathisch, sagen wir mal so. Woher kommst du denn? Aus welcher Stadt? Ich bin Kölner. Dann bist du FC-Fan. Ja, richtig. Aber der FC wird sich bedanken, so einen Fan zu haben. Ja, sollen sie sehen, wie sie es wollen. Also ich so, im Moment nur und noch etwas. Also was ich kritisieren muss, die Presse, zum Beispiel gestern ist das Gerücht umgekommen, dass ein Junge abgestochen wurde. Und da wurde nichts dran verloren. Ich habe die Presse durchforstet, da war nichts. Okay. Und ich weiß nicht, also ich kann aus Insiderkreisen sagen, dass die Szene wird toben. Okay, Robby, jetzt lass uns beide ja. mal Tacheles reden. Es ging hoch her in Köln. Ja. Die Szene, zu der du auch gehörst, hat richtig Krawall hier gemacht, hat zerstört und hat Menschen verletzt, nämlich Polizisten. Was soll das? Ich sag dir jetzt etwas. Also meine Leute, die waren wirklich anständig drauf und da wurde von Anfang an war klar, von uns macht sowieso keiner was. Wenn deine Leute anständig drauf wären, dann wären die gar nicht erst dahin gegangen. Nein. Das war ja eine Demo. Ne? Also wir sind schon im friedlichen, doch, das war schon besprochen, auch per Internet und so weiter, das hat okay, alles friedlich verlaufen. Okay, was sagst du denn zu denen, die so extrem gewalttätig dort waren? Ja, das ist so eine Sache. Da werden wahrscheinlich einige von unseren Leuten beziehungsweise aus der rechten Szene sein, die vielleicht überalkoholisiert waren und so weiter. Aber teilweise würde ich auch sagen, es waren Antifa unter uns und die haben das provoziert. Und Moment, Entschuldige, die Leitung ist nicht so gut. Kannst du vielleicht zum Fenster gehen? Irgendwie ist die Leitung... Ja, hörst du mich jetzt besser? Ja, es klingt viel besser. Alles klar. Meine Frage war gewesen, was du denkst über die so gewalttätig gestern waren. Was denkst du darüber? Ja, das sind Leute, ich weiß nicht, ob die sich was beweisen müssen oder... Aber für mich Quatsch gewesen. Also ich habe gehofft, dass es friedlich verläuft, aber bei dieser Menschenmasse war es ja vorherzusehen. Ne? Da waren sehr wahrscheinlich ein paar Antifas unter uns, die dann provoziert haben. Ich will auch nicht unsere Leute in Schutz nehmen, da waren welche alkoholisiert und manche, die müssen sich was beweisen, die waren noch jung. Schämst du dich für deine Kollegen, was die da angerichtet haben? Für das mit dem Polizeiwagen auf jeden Fall. Das ist für mich ein bisschen zu kindisch gewesen. Also das brauchte ich nicht. Okay, aber wir haben ja nicht... Ich muss fragen. Es geht ja nicht nur um den Polizeiwagen, es geht ja auch um über 40 verletzte Polizisten. Schämst du dich dafür? Im Großen und Ganzen schon. Warum nur im Großen und Ganzen? Weil das nicht das Ziel war, der Demo. Allerdings muss ich jetzt auch dazu sagen, die Polizei hat auch nicht ordentliche Arbeit geleistet. Das soll jetzt nicht damit rechtfertigt werden, aber die Leute waren sowieso unter Alkohol. Was hätte die Polizei denn tun sollen? Was wäre denn ordentliche Polizeiarbeit gewesen? Ja, kann ich jetzt auch jetzt direkt so nicht sagen, ne? Aber keine Ahnung, also... Irgendwo, ich habe jetzt nur über Internet gelesen, so einiges, und da war wohl viel schief gelaufen unter den Polizisten, keine Ahnung. Ich glaube, es ist eher viel schief gelaufen bei den Demonstranten. Ja, die wurden aber auch sehr provoziert, muss man dazu sagen. Was heißt von wem? Das wird ja gar nicht gezeigt. Ja, von wem sind die provoziert worden? Mit Sicherheit nicht von der Polizei. Von Linksradikalen. Linksradikale waren bestimmt nicht unter euch, dann hättet ihr die total platt gemacht. Nein, nicht unter uns. Ich meine ja von außen auch teilweise. Da waren ja, was weiß ich, ob da Böller geflogen sind oder was auch immer. Das waren ja so einzelne Stiche, die uns verpasst wurden. Dann sind die Leute natürlich ausgeflippt. Ist das eine Rechtfertigung für das, was dann passiert ist? Nein, niemals. Niemals, da reden wir gleich drüber. Ich sag dir ehrlich, Domian, ich bin mit der stichsicheren Weste da hingegangen und hab gedacht, ich schütze lieber mein Leben, man weiß nicht, was passiert. Aber ich bin nicht in Gedanken gegangen, um da anzufangen, Krawall zu machen. Ich wollte, wenn schon, mich wehren. Das heißt, meine Leute haben so gedacht, wenn wir angegriffen werden, wehren wir uns. Aber das waren alles Provokationen, reine Provokationen. Ich verstehe nicht, wer da wem provoziert haben sollte. Ja, und von außen, die Politik, die will das doch so. Wir müssen doch alle die Schnauze halten irgendwo. Ja, aber jetzt reden wir aber ganz, ganz schräg daneben. Es war ein großer Pulk von Hooligans. Ja. Es war niemand in der Nähe, der sie hätte provozieren können. Es war nur Polizei da. Die haben auf die Polizisten eingedroschen, die haben das Polizeiauto umgekippt, die haben die Ladenlokale teilweise von kleinen Händlern oder von Gastronomen kaputtgeschlagen. Wie gesagt, bekloppt ist das? Von sowas, distanziere ich mich. Also sowas war auch wirklich nicht mein Vorhaben gestern. Ja. Bist du denn generell jemand, der sich durchaus aber auch schon mal prügelt, ne? Natürlich, wenn wir irgendwo hinfahren, natürlich im Gedanken, dass es knallen soll, aber warum eigentlich? Das war gestern nicht das Ziel, das wollte ich jetzt damit sagen, ne? Okay. Ja, das ist ja irgendwo der Kick, das ist ja auch eine Art Sportart, ne? Ja, aber ich habe hier in dieser Sendung schon oft mit Hooligans gesprochen und ich bin immer fassungslos darüber, Robby, dass vernünftige Menschen, du bist auch ein vernünftiger Mensch, dass ihr euch so weit nach unten setzt, auf so ein niedriges niedriges Niveau. Warum muss man sich prügeln? Warum? Also ich weiß nicht, vielleicht ist unser Leben mitten in der Woche ein bisschen zu langweilig oder keine Ahnung. Also ich zum Beispiel habe mehrere Kinder und ich bin da froh, wenn ich mal Luft ablassen kann Wochenende. Robby, wenn dein Leben zu langweilig ist, dann mach Kampfsport. Da kannst du dich richtig austoben. Und noch ein anderer Satz. Du hast Kinder. Ich erschrecke schon gerade bei dem Satz. Du hast Kinder. Was bist du für ein Vorbild für deine Kinder? Du bist ein Scheißvorbild für deine Kinder. Aber Domian, stell dir mal vor, beim Prügeln prügelst du jemanden zu einer gelähmten Person oder der ist sogar tot. Und das erfahren dann deine Kinder hinterher. Oder du wirst zur gelähmten Person geprügelt. Das also, willst du deinen Kindern antun? Ist noch nie passiert. Nein, aber was ich noch sagen wollte, ich habe noch nie gehört, dass eine Hul einen Polizisten ins Oberbein gestochen hat oder sonst jemand. Also da geht es wirklich nur um Schlägerei kurz und zurück. Also das ist nichts Besonderes. Ne, da gehe ich doch nicht hin und möchte einen totschlagen. In dem Vorhaben gehe ich da nicht hin. Aber du weißt selbst, wenn es richtig hoch hergeht, hat man nicht mehr den klugen Kopf zu wissen, ich schlage jetzt genau dahin und dahin und ein Schlag kann unter Umständen bedingen, dass jemand im Rollstuhl hinterher sitzt. Bist du so in dieser Art und Weise ein Vorbild für deine Kinder? Sonja, mir kann es doch genauso passieren. Ja, eben. Schlimm genug. Und wer dorthin geht, der weiß, worauf er sich einlässt. Ja, aber warum geht man denn dahin? Ja, das ist unser Kick. Ja, aber diesen Kick kannst du dir auch woanders holen. Warum gehst du in die Schwulenbar? Da gehst du doch auch nicht hin aus Spaß. Da willst du doch irgendwie Spaß haben. Aber, ja, wir haben auch unser Hobby. Ich schlag niemanden kaputt und ich werde nicht kaputt geschlagen. Das ist ein großer Unterschied. Wie viele Kinder hast du? Sechs Kinder? Ja. Weiß deine Frau, dass du sowas machst? Natürlich weiß sie das. Was sagt denn deine Frau dazu? Die muss doch, was sagt die? Ja, die denkt sich auch, komm, der Junge soll auch, ich habe genug Stress in der Woche, also das ist schon okay. Die denkt sich, lass ihn sein Ding machen. Leben deine Eltern noch? Ja, Gott sei Dank. Hast du einen guten Draht zu deiner Mutter? Sehr gut. Sehr gut. Weiß deine Mutter, dass du das machst? Jein. Also sie kriegt halt mal ab und zu mit, wenn ich dann zu Milchstürme besoffen und so weiter, das versucht sie zu vermeiden. Mein Sohn bitte nicht, ich habe schlecht geträumt, bla bla bla. Aber ich mache das dann trotzdem. Also da führt kein Weg dran vorbei. Wenn ich was trinke, kann mich dann sowieso keiner aufhalten. Ne? Also du nimmst es in Kauf, dass bei diesen Schlägereien jemand schwerst verletzt wird und vielleicht sein ganzes Leben lang daran zu tragen hat. Das nimmst du in Kauf? Ja, ich sag mal so, ich nehme es auch in Kauf, dass es mir passieren kann. Also von daher. Du nimmst beide Dinge in Kauf. Ja, aber an sowas denke ich nicht. Ich wünsche es mir nicht, dass es mal passiert. Robby, du bist ein erwachsener Mann von 35 Jahren. An sowas muss man doch denken. Und wenn du das in Kauf nimmst, ist es schlimm genug, wenn du es für dich in Kauf nimmst, dass du ein kranker Mann bist und dich deinen Kindern quasi nicht mehr so widmen kannst. Und das Schlimme ist, dass du in Kauf nimmst, dass ein anderer Mensch vielleicht schwerst verletzt ist. Außerdem, ist es denn für dich nicht auch ein Ansporn, dass du für deine Kinder ein Vorbild bist und sein willst? Ich sag mal so, ich erziehe meine Kinder so gut, also die werden sowieso, die sind auch in der Schule gut. Die kriegen das ja auch gar nicht mit, das ist ja auch das Gute. Ja, aber irgendwann kriegen sie es mit und dann sind die fassungslos, was der Vater, was der Papa macht. Ach ja, und wenn mein Sohn dann auch irgendwann mal da loszieht, dann ist das auch okay, meine Güte. Das finde ich schlimm, dass du das sagst. Ich sag mal, im Boxring, da kann doch auch alles passieren. Ja, aber da gibt's klare Regeln. Das ist noch ein anderes Kaliber. Bei uns gibt's ja auch ein paar klare Regeln, also so ist es ja auch nicht, wir kommen ja auch nicht mit dem Knüppel daher und schlagen uns. Mit Plasten in die Köpfe oder was. Da steht aber kein Schiedsrichter daneben und hält euch auseinander. Robby, ich bin wirklich ein bisschen entsetzt, wie leichtfertig du das alles machst. Wirklich. Schade. Ich dachte, du kannst da ein bisschen reinversetzen so in die Welt, aber... Ich versetze mich da rein. Du musst das als Sport sehen, das ist alles. Also das ist wirklich... Nein, das ist kein Sport. Das ist einfach hirnverbrannter Driss. Und vor allen Dingen, das ist ja nicht nur das Boxen, das ist ja nicht nur das Rumboxen. Also, das ist der Kick, wenn die Bullen da stehen und weißt du, das ist das ganze Paket halt. Das ist für dich schwer zu verstehen, ich weiß. Nein, das kann man auch nicht verstehen. Das kann man nicht verstehen. Auch wenn ich das wieder höre, da stehen die Bullen. Die Bullen sind, wie gerade unser Mike auch erzählt hat, das sind vielleicht auch Familienväter, denen du unter Umständen nur, weil es ein Feindbild ist, ein heftiges Leid. Also ich habe noch nie in meinem Leben einen Polizisten angegriffen, werde es auch wahrscheinlich niemals tun. Also ich bin ja Ausländer in dem Land und habe Respekt auch vom Staat vor allen Dingen, auch wenn ich mal ab und zu kriminell war und gemacht habe und getan habe. Aber du bist ein Ausländer, woher kommst du? Ich bin Serbe. Serbe, okay. Ja. Ne? Und ja, wie gesagt, also wir drehen in diesem Land Respekt und ich finde, vor allen Dingen, wenn man hier lebt, sollte man Respekt vor anderen Religionen haben, sollte man Achtung vor Menschen haben, die halt andere Kulturen haben und so weiter. Und Robby, das sind Sätze. Das war eigentlich mein einziges Ziel, warum ich gestern da hingegangen bin. Darum habe ich das mit der rechten Szene, da distanziere ich mich total von. Aber, und nur halt, das sind das gebündelte Paket, das muss sein, um da überhaupt an andere Radikale dran zu kommen, damit da überhaupt Respekt überhaupt entsteht in dem Land. Weil die Leute Robby, haben alles Schiff. Okay. Du hast gerade einen Satz gesagt, man muss Respekt vor anderen Menschen und anderen Kulturen haben. Das ist doch ein toller Satz. Aber ja. In dem, wie du dich verhältst, zeigst du keinen Respekt vor anderen Menschen. Du läufst auf der Schiene der Gewalt. Also Domir, wenn du mich kennen würdest privat, meine Nachbarn, also ich bin wirklich der netteste Junge hier. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Deswegen, deswegen rede ich auch ganz sachlich mit dir. Ja. Das glaube ich ja auch. Deswegen ist das so ein Teil deiner Persönlichkeit, den ich nicht kapiere, weil der andere Teil ist, glaube ich ja, dass du auch ein guter Vater bist und alles in Ordnung ist. Ja, das ist auch teilweise, wo man aufwächst und wie man aufwächst, da kommt halt irgendwie, da wächst man rein, sage ich mal. Das ist ja nicht so, dass man da irgendwie auch wenn man da rein auf morgen sagt, ich bin immer, ich gehe mal dahin und bin jetzt hier, hallo. Aber auch wenn man da reinwächst, Robby, muss man sich ja auch mal Gedanken darüber machen, was mache ich hier eigentlich und wer bin ich? Und irgendwann bricht man sich auch keinen Zacken aus der Krone. Solche Hooligans hatte ich hier auch schon, die irgendwann gesagt haben, ich war ganz schön bescheuert, was ich damit gemacht habe. Ich gehe jetzt raus aus der ganzen Kacke. Ja, aber sieh mal so, Domian, bis jetzt, das ist doch alles so sinnlos gewesen, wenn die sich gegenseitig, das war doch alles Kinderkacke. Jetzt haben die doch ein gemeinsames Ziel, die wollen ja, dass dieser ganze radikale Scheißdreck aufhört langsam. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist also, zum Kotzen. Ich habe heute Morgen noch ein Video gesehen, wie da ganzen so Kurden unten am Boden liegen, der bettelt um sein Leben, da werden die abgeführt, werden abgeschlachtet, das ist nicht mehr normal, ich kann nicht mehr schlafen. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber Gewalt und extremste Gewalt beantwortet man nicht mit Gewalt und extremster Gegengewalt. Ja, aber der Staat, der macht ja auch nichts. Also, ich will jetzt keinen in Schutz nehmen gestern, der Staat, der macht doch nichts. Jetzt haben wir beide uns eine ganze Weile unterhalten. Du hast die Möglichkeit gehabt, deine Sichtweise zu sagen. Wir haben uns gestritten miteinander, das war auch Sinn der ganzen Angelegenheit. Trotz aller Kritik, die ich an dir habe, finde ich es mutig, dass du angerufen hast und wir beide haben uns unterhalten können. Natürlich, jeder hat seine Meinung, wir sind in einem freien Land, jeder soll auch seine Meinung kundgeben und meine Güte. Und denk nochmal über die Frage. Und vor allen Dingen, was ich nochmal sagen wollte, ich habe so viele Moslems-Freunde und also ehrlich, die sind auch selber alle dagegen, deswegen, das ist ganz kurios. Und Schlusssatz noch, denk nochmal drüber nach, dass dass du ein tolles Vorbild sein solltest für deine Kinder. Klar, bin ich auch. Und jetzt verabschieden wir beide uns. Also und grüße den Rolle und Marc, und die La Familia. So. Robby, auf Wiederhören, tschüss, ciao. So, ihr Lieben. Tja, da ist man fassungslos, ne? Wir machen weiter mit Imke. Imke ist 74. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Imke. Bin ich gerade etwas irritiert? Ist Imke ein Frauenname? Ist ein Vorname. I-N-G-K-E. Das war mir klar. Ein Frauenvorname. Ja. Okay. Liebe Imke, um was geht's bei dir? Mein Enkel hat sich vor 30 Tagen das Leben genommen. Er ist von der Holdenauer Hochbrücke gesprungen, 45 Meter in die Tiefe. Und zwar auf dem Fahrradweg. Und keiner weiß, warum. Wie alt ist der Enkel geworden, Imke? 19. 19 erst? Ja. Und keiner weiß, warum? Keiner weiß, warum. Er ist abends noch mit seinen Kumpels essen gewesen in der Pizzeria. Die haben anschließend geschattet bis nachts um 3. Mhm. Und dann verliert sich dann seitdem. Das ist das Letzte, was man von ihm weiß. Was für ein Unglück für eure Familie. Ja, und da fragt sich immer, warum, was haben wir falsch gemacht? Mhm. Hat man denn so ein bisschen mal überlegt, ob er vielleicht Liebeskummer hat? Ja, ich habe gesagt, das ist das Einzige, was sein könnte, dass er Liebeskummer hat. Mhm. So, sonst eigentlich nicht. Und ihr habt alles durchsucht, es gibt keinen Abschiedsbrief, nichts. Kein Abschiedsbrief, nichts. Und nun wollten sie nochmal den PC hinbringen, ob man da was auffindet. Und davon habe ich noch nichts gehört. War schon die Beisetzung? Ja, die war. Am 28. ist er gestorben und am 9. Oktober war die Beisetzung. Und ich bin bloß mit zur Trauerfeier gewesen, zur Beisetzung war ich nicht mit. Das war eine Seebestattung. Ach so. Ist es dein einziger Enkel gewesen? Nein, ich habe noch einen, der ist ein Jahr älter. Und noch eine kleine Enkeltochter, die ist erst 6. Wie haben jetzt deine, also die Eltern deines Enkels, wie haben die dieses Unglück aufgenommen? Meine Tochter ist total fertig. Sie hat bestimmt 10 Kilo abgenommen. Das kann ich verstehen. Das ist ja, und der Vater, die sind zwar geschieden, aber der überspielt das mit Aber. Aber ich habe meinen Ex-Schwiegersohn noch nie so fertig gesehen wie jetzt auf der Trauerfeier. Nun bist du die Oma und du bist ja auch ganz nah dran. Wie war dein Verhältnis zu deinem Enkelsohn? Und jetzt, wo sie größer war, nicht mehr so. Ich habe ihn zuletzt, sagen wir, vom Jahr hat er mich besucht. Ach so. Also nicht aber so ganz eng. Nee, nicht so ganz eng. Aber früher, da sind sie 2-mal im Monat bei uns gewesen. Aber ich wohne jetzt im Altenheim und das ist auch 100 Kilometer entfernt. Ach so, okay. Das ist alles sehr umständlich. Aber dieses, hast du keine denn Antwort bekommen. Hast du das denn überhaupt glauben können, als der Anruf kam? Nein, das habe ich nicht glauben können. Das habe ich nicht glauben können. Ich kann das jetzt auch noch nicht glauben. Ich gucke immer hier auf sein Bild und frage ihn, hast du das wirklich getan? Nur er gibt mir keine Antwort. Ja. Telefonierst du denn mit deiner Tochter oft? Ja, ich werde jetzt wieder anfangen. Sie war 14 Tage, war sie weg. Hat erstmal Abstand genommen. Das hatten sie aber schon seit längerer Zeit vor, dass sie nach Schweden wollten. Und das haben sie jetzt auch durchgezogen. Und die ist heute wiedergekommen, also werde ich morgen was von ihr hören. Ich stelle es mir für dich auch besonders schwer vor. Du bist im Altenheim, du bist 100 Kilometer entfernt. Da sitzt du da im Altenheim und hast ja auch kaum jemanden, mit dem du das alles so... Ich kann mich mit keinem austauschen. Ja, genau. Das heißt, du sitzt da alleine und grübelst vor dich hin und es dreht sich im Kreis alles. Ja, das ist es. War er nach dem Sturz sofort tot? Ja. Er muss ja sofort tot gewesen sein. Nicht? Ich stelle mir diese Trauerfeier auch sehr bewegend vor und sehr, sehr traurig. Das war sehr traurig. Es waren 2 Pastoren. Das war, wenn man so sagen darf, wunderbar. Herzergreifend. Weinst du oft? Ja. Das kann ich Gott sei Dank. Würdest dir etwas das Ganze erleichtern, wenn herausbekäme, dass zum Beispiel Liebeskummer der Grund war? Ja, denn wüsste man, das ist es gewesen. Aber so einfach weg? Nee. War er denn noch Schüler oder hatte er schon... Er war noch Schüler im 13. Jahrgang. Und wie war er in der Schule? Hatte er da vielleicht Probleme? Nee, hatte keine Probleme. War ein guter Schüler. Hatte jetzt auch Führerschein gemacht. Hat von seinen anderen Großeltern ein gebrauchtes Auto gekriegt. Und die haben ihn Führerschein bezahlt. Und er hat über seinem Vater gewohnt, hat eine eigene Wohnung gehabt, ist aber auch noch bei seiner Mutter gekommen, da hatte er sein Zimmer. Er hat auf seine kleine Schwester aufgepasst. Das war so ein lieber, herzensguter Junge. Hatte er doch bestimmt auch so einen besten Freund, weißt du da was? Ja, Niklas wusste auch nichts. Auch gar nichts. Weil nein, doch. Dem besten Freund hätte er ja vielleicht auch den Liebeskummer anvertrauen können. Ja, aber nee. Der weiß auch nichts. Nee, gar nichts. Das ist sehr schlimm. Das ist sehr schmerzhaft. Ja, das verstehe ich. Also das ist alles eine Katastrophe. Und wenn man dann so im Dunkeln steht und gar nicht weiß, was los ist, man weiß nicht, ob er es im Affekt gemacht hat oder ob er sich das schon lange überlegt hat. Nichts weiß man. Nee. Das tut mir sehr leid für eure Familie. Es tut mir auch sehr leid, wirklich auch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr leid für dich. Ja, danke, dass ich das mal loswerden konnte. Imke, wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen. Dann kannst du auch nochmal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen. Das tut dir sicher auch ganz gut. Ja, danke. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Und von Herzen viel Kraft wünsche ich dir. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss, Imke. Ciao. So, wir machen jetzt weiter mit Jennifer. Und Jennifer ist 35. Guten Morgen, Jennifer. Guten Morgen, Domian. Hallo, Jennifer. Was geht's bei dir? Hallo. Ich war gestern auch in Köln. Du warst auch in Köln? Ich war auch in Köln, jawohl. Ich hoffe mal nicht, dass du eine Hooligan-Frau bist. Ich bin keine Hooligan-Frau, nein. Ich bin aber trotzdem bei der Hooligan mitgelaufen und habe gegen die Salafisten demonstriert. Aha. Ja. Also du warst doch im Pulk der Hooligan drin? Ja. Weil du gegen Salafisten protestieren wolltest? Richtig. Was ich jetzt aber gerne mal sagen möchte, es waren ja nicht nur Hooligans da, es waren ja auch 1000 Normalbürger anwesend, die gegen Salafisten demonstriert haben. Das geht in den Medien total unter. Wie ordnest du dich denn politisch ein? Ich persönlich bin links. Also ich gehöre überhaupt nicht in die rechte Szene, gar nicht. Ja. Also das finde ich das interessant, weil ich jetzt auch davon ausgegangen bin, ich war nicht da und nur aufgrund der Presselage, dass dieser ganze Pulk, dass das nur Hooligans waren. Aber das ist nein, definitiv nicht. Es waren 4.000 bis 5.000 Leute da und von diesen 4.000 bis 5.000 Leute waren bestimmt die Hälfte Otto Normalbürger. So, und du warst? Es waren auch genug Ausländer anwesend, die mit uns gelaufen sind und gegen Salafisten demonstriert haben. Das geht leider auch unter in der Presse. Wann war dir denn klar, wo du da reingeraten warst und was da gerade abgeht? Durch was das war mir von Anfang an klar. Ich meine, ich bin davon ausgegangen, ich habe gehofft, dass es friedlich bleibt. Die Hoogesa hat ja auch selber immer wieder und mehrfach dazu aufgerufen, keine Gewalt, Leute, benehmt euch anständig. Mhm. Wir möchten ein Zeichen setzen im Frieden. Wer hat dazu aufgerufen? Die Hoogesa. Was ist das? Das ist die Organisation, die diese Demonstration ins Rollen gebracht hat, der Hooligans gegen Salafisten. Wie war denn das? Ich verstehe das immer nicht so richtig. Wie ist denn das für dich? Du ordnest dich links ein. Was ist das für ein Gefühl dann mit rechten Hooligans, die auch von Pro Köln, einer sehr rechten Organisation, auch mit initiiert wurde? Wie ist denn das so, Seite an Seite mit denen zu demonstrieren? Ja, es sind gemischte Gefühle. Aber ich muss ja auch dazu sagen, nicht jeder Hooligan ist ja auch ein Rassist oder ein Nazi oder rechtsgesinnt. Das ist ja auch nicht so. Aber mir war es einfach wichtig für mich, auch irgendwo ein Zeichen zu setzen, ich möchte keiner Salafisten in Deutschland. Darum geht es. Jennifer, da bin ich absolut auf deiner Seite und ich wäre auch auf eine Demonstration gegangen, die gegen Salafisten sich positioniert. Ich gehe aber auf keine Demonstration, von der ich weiß, dass zum Beispiel Pro Köln, eine sehr rechte Organisation hier in Köln, dass die dazu mit aufgerufen haben. Da wäre mir sehr unwohl, muss ich dir sagen. Richtig, aber für mich erschließt es sich im Moment so, es tut ja sonst keiner wirklich etwas. Und irgendwo muss der Stein noch mal ins Rollen kommen. Gut. Und es wurde, wie gesagt, immer wieder von der Hoogesa dazu aufgerufen, die haben sich dafür ausgesprochen, keine Gewalt. So, nun ist es aber gestern extrem eskaliert. Was sagst du denn dazu? Dass es so eskaliert ist, ist natürlich furchtbar. Das verurteile ich selber auch. Aber man muss ja auch mal gucken, wieso es teilweise dazu gekommen ist. Ja, wer ist schuld daran? Wer ist schuld daran? Erstens mal natürlich die Rechten, die dabei waren, dann aber auch die Antifaschisten, die sich unter uns gemischt haben, die auch bewusst von der Polizei in den Seitenstraßen unserem Zug hinzugeführt wurden. Darüber wird auch nicht gesprochen. Die Polizei hat bewusst Antifa-Leute dort reingeschleust? Ja, richtig. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Die sind durchgelassen worden in den Seitenstraßen, konnte man immer wieder beobachten, dass Leute hinzugeführt wurden. Und dann war die Polizei überfordert. Dann sind nachher Kavaller aufgekommen. Dann war die Polizei überfordert und die wussten gar nicht, wen sie da zuführen. Nur so kann ich das schon irgendwo. Naja, die werden ja nicht bewusst die beiden zusammenführen, die man eigentlich auseinanderhalten will. Das ist doch Unsinn. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, weil irgendwo, wenn diese Demonstration friedlich abgelaufen wäre, Dann? Das wäre auch kein gutes Bild gewesen. Also ich bin schon der Meinung, dass man auch... Du unterstellst der Polizei, dass sie das sogar mit initiiert haben? Dem Staat, ja. Ach, das ist doch ein völliger Unfug. Das genau wie ganz zum Schluss, wie es auf dem Brest-Blauer Platz so eskaliert ist. Wir wurden die Demonstration ist von der Hogesa offiziell beendet worden. Dann sind wir aufgefordert worden, von der Polizei zu gehen. Mhm. Aber im selben Zug sind wir von diesen Leuten eingekesselt worden und wir durften den Platz gar nicht verlassen. Gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich halte es für völligen Humbug, zu sagen, das ist von der Politik, von der Polizei oder von der Landesregierung forciert worden. Das ist genauso so ein linkes Hirngespinst, wie es andere rechte Hirngespinste gibt. Das ist Unsinn, da bin ich hundertprozentig überzeugt von. Schade, dass unser erster Anrufer, der Maike, nicht mehr in der Leitung ist, der hätte dazu auch was sagen können. So, was lernst du jetzt aus dem, was da passiert ist? Ja, was lerne ich daraus? Auf der einen Seite natürlich, dass sich viele Leute mobilisiert haben, dass viele verschiedene Gruppen zusammengekommen sind, aber dass es leider auch durch diese Überhitzung geknallt hat. Das fand ich natürlich super schade. Ich bin wirklich ganz erstaunt, das habe ich noch nie so gehört, dass das eine Linke oder sogar eine, darf ich dich fragen, was du für eine Partei wählst? Ich wähle gar nicht. Aber du, ich sag's nochmal. Also somit wähle ich ja doch wieder die größte Partei. Aber okay, aber ich sag's ja nochmal, du ordnest dich dem sehr linken politischen Spektrum zu. Stimmt das? Ja. Ja, okay, so. Und das wundert mich extrem, dass ihr seit an seit marschiert mit Rechten. Ich höre gerade, Jennifer, dass wir noch jemanden dazuschalten. Ja. Ich frage mal meine Regie, wer ist das und wie machen wir das? Haben wir schon jemanden dazu geschaltet jetzt? Hallo? Hallo, wer ist er? Hallo, hier ist der Peter aus Mönchengladbach. Peter aus Mönchengladbach. Du möchtest dich gleich in die Diskussion, die ich mit Jennifer führe, einschalten? Ja, von mir aus gerne, klar. Wie ist denn deine Position? Ja, meine Position, ich bin auf jeden Fall kein Rechtsradikaler oder so oder sonst irgendwas, ne? Es geht sich halt nur darum, dass ich national eingestellt bin, alles, was gegen mein Land geht halt, ne? Gegen das bin ich dann halt. Wie zum Beispiel die Salafisten, dass die meinen, können die hier machen, also die können hier machen, was die wollen. Das ist für mich ein ganz schweres Problem so. Und ja. Gut, dann bist du ja mit Jennifer einer Meinung. Ja, und ich bin auch einer Meinung mit ihr, wo sich das gestern um die Polizeiaktion handelte. Wir sind dann im Presseplatz sind wir eingekesselt worden. Das heißt, du warst auch dabei. Ja, ja, die Wasserwerfer wurden auf uns gelöst, wir wurden gebeten zu gehen. Ja, wohin? Wohin? Ich bin bis zur nächsten Polizeisperre gegangen. Dann hat der Polizist mir den Knüppel auf die Brust gedrückt und der Mob hat von hinten gedrückt. Also ich hatte die Arme und Beine fast in der Luft. Ja, und dann kommt irgendwann der Überlebenstrieb ab nach vorne. Ne? Also du unterstellst der Polizei auch, dass sie es lanciert haben? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also nicht inszeniert haben, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Ich war schon jahrelang zum Fußball. Und sowas habe ich wirklich noch nie erlebt, also was die Polizei da abgezogen hat, vom Allerfeinsten. Die haben mit Kabelbindern die Türen zugemacht, haben gesagt, der Bahnhof war überfüllt. Komischerweise sind aber nur Polizisten verletzt und keiner von den Demonstranten. Nee, also es sind nicht nur Polizisten verletzt, es waren sogar Jungs aus meiner Reihe so, die verletzt waren, CS-Gassen zu sich gekriegt haben, alles. Und die Eskalation mit dem Polizeiwagen war halt nur wegen dem CS-Gass-Sprüherei von der Polizei. Okay, also ich sehe das nicht so, dass die Polizei da schuldig ist. Wir haben jetzt eure Meinung auch hier gesagt und haben euch die Möglichkeit gegeben. Jennifer und Peter, wir müssen leider Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Vielen Dank. Ja, aber es ist wirklich schade, dass das wirklich nur so einseitig berichtet wird. Ja, aber wirklich mal sagt. Okay, wir haben es ja jetzt gesagt. Jennifer, ich muss raus, die Sendung ist vorbei. Hallo. In der Technik, heute Nacht, Alina Marquis. Wir sehen und hören uns wieder morgen. Ein Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut, bis dahin, ciao.